recognized, wir wissen, was Trauma das sind. Wir wissen, wie wir das mit guten, modernen psychologischen Methoden handhaben. Aber eine Sache bekommen wir einfach nicht im Griff, nämlich die Vorurteile, weil es so viele davon gibt und wir nicht sehen können, wie sie im Wesentlichen entstehen. Intelligente Frau, die Psychologin. Eine sehr gute Frage, das mit den Vorurteilen. Am einfachsten kann man das mit einem Beispiel sehen, wie ein Vorurteil entsteht. Nehmen wir an, ein junger Mann und seine vielleicht ältere, erfahrene Freundin, beide tolerant, beide keine Abneigung gegen lesbische oder allgemein homosexuelle Beziehungen, das heißt, zwei Schwule haben in den Augen dieser beiden jungen Leute kein Problem. Und nehmen wir den konkreten Fall, beide duschen gemeinsam und sie wäscht ihn zwischen den Beinen mit einem großen Stück Seife. Wie sie sich dem Afterbereich nähert, entsteht eine Ejakulation, also entsteht eine Erektion bei ihm, worauf sie voll Freude und gut gemeint sagt, Faschar, du bist ja schwul. Nun, heute wissen wir, speziell auf sexuell aufgeklärte Menschen, dass eine Stimulation im Afterbereich, aber auch nicht das geringste, mit der Homosexualität zu tun hat. Im Gegenteil, jeder heterosexuelle Mann, der sich erobert hat im Sinne von, dass er weiß, was er mag, wo er überall sexuelle Stimulation empfindet, weiß ganz genau, wie gut ein Analvibrator ist, ohne dass er jemals in seinem Leben aber auch nur annähernd dem Punkt nahe gekommen wäre, wo er sich in einen anderen Mann hätte verlieben können. Für mich ist Homosexualität, weibliche und männliche, eine Frage der Liebe, die Anregung, Sex stärker werden zu lassen in sich selbst, ist unabhängig davon, mit welchen Massagetechniken oder wie auch immer der normale Mann, die normale Frau eben benutzt. Aber man sieht sehr deutlich, dass die Bemerkung, ja, du bist ja schwul, sehr wohl eine lang andauernden Denkprozess im Mann, dem das gesagt wird, auch unter diesen positiven Umständen, hinterlässt oder bewirkt. Wie weit jetzt für das Erreichen von höheren Bewusstseinszuständen durch die Technik der Lust- und Ekstasegewinnung beeinträchtigt wird, ist ein Thema, dem wir uns später widmen wollen. das wir hier in dem Kapitel abhandeln wollen, ist die Fähigkeit, die Einflüsse solcher autoritär irgendwie zum Tragen gekommenen Vorurteile oder Unsicherheiten, also auch die Einflüsse der traumatischen Erfahrungen zum Verschwinden zu bringen. Grob gesagt gibt es hier eben diese beiden Hauptproblembereiche, wobei natürlich die Traumata an erster Stelle stehen, weil sie ja viel schwieriger sind. Aber bei den anderen, wo eben Unsicherheiten, Vorurteile oder ähnliches Einfluss auf den Menschen haben, genügt es oft, alleine durch Freude, Ekstase, starke eigene Energien und ähnliches, die Selbstsicherheit so zu erhöhen, dass diese Einflüsse nicht mehr wirken. Wenn das nicht gelingt, dann muss eine ähnliche Technik, wie die ich dann bei den Traumas beschreiben werde, angewandt werden, um an den Ursprung dieser Einflüsse zu finden. Hier sind wir so ganz genau in der Richtung des guten alten Freuds, aber nicht so sehr mit seiner Methodik, wie er es dann beseitigt oder wie er es sehr langsam findet. Aber wir sind hier mit ihm in der Überzeugung, dass irgendwann um ein Vorurteil, das sich fast schon traumatisch auswirkt, ins Leben gerufen zu haben, man irgendwann einmal so einen Moment gehabt haben muss, wo sich das fixiert hat. Das sind leichte Traumata. Die Technik, beides zu finden und genau die richtigen zu finden, ist dieselbe für leichte und für schwere. Bei leichten lösen sie sich dann meist schnell, indem man sich bewusst macht, hoppala, da habe ich ja so gedacht, das hat jetzt keinen Einfluss mehr auf mich. Bei schweren Traumata muss man im Gegensatz dazu, also auch nachdem man sie mit derselben Methode gefunden hat, eine ausführlichere Untersuchung des schmerzlichen Inhaltes betreiben und sich das Trauma häufig und immer wieder in Erinnerung rufen, es sich in allen Details und Ecken bewusst zu machen, sodass nichts hängen bleibt.